vicious und ich bin ambitious, das Tal ist delicious und Leute sagen mir voll geil, du vicious und eins für die Bitches, zwei für die Snitches und drei für die Hater, ich scheiße, wo ich mach mein Business, recorde und mische es, releases und tische so bis die Erinnerung an all die anderen verwischt ist und ich bin ambitious, das Tal ist delicious und Leute sagen mir voll geil. Deutschland braucht ein neues Ding, braucht einen neuen Glauben, okay, doch nicht von mir, fuck you all in meinen Augen, seitdem ich der Rede wert, ich mach nur mein Ding und rhyme, das ist wie du suchst nach Reim, besseren doch findest kein. Und solange ich leb, glaube ich an mich, nein, solange ich leb, geht es stetig bergauf und ich lerne dazu, auch wenn es schwierig ist, in diesem Beat verlierst du dich und ich tausch gegen nichts meine Träume ein, doch bleib fokussiert, denn zu viele scheitern an den Träumereien und ich reiß Häuser ein, Bäume raus, Bräute auf, dieses Biss heute rein, morgen raus, Homie, ich hab's drauf und beiß mich fest, bleib im Geschäft gegen alle Trends der Zeit, wie seit 94 Vinyl West, ihr vergesst, was entscheidend ist. Denn am Ende des Tages ist es der Beat, der die Sonne scheinen lässt. Und ich bin ambitious, das Style ist delicious. Sagen mir voll geil, du Bitches. Und eins für die Bitches und zwei für die Snitches und drei für die Hater, ich scheiß auf euch, mach mein Business und recorde, mischt es, releases und tischt es, auch bis die Erinnerung an all die anderen verwischt ist. Und ich bin ambitious, das Style ist delicious und Leute sagen mir voll geil. Die Leute finden dich ganz nett, wenn du harmlos bist. Lieben tun sie dich erst, wenn du ein Arschloch bist. Und ihr wisst selber, was ihr in deutschem Rap vermisst. Liebe Herz und weitet weiter jeden Mist, der mir ist. Die Szene ist scheißegal, ich bin da, wo ich hin will und komm da, wo ich war. Es ist wahr, dafür, wie ich mir Geld umgehe, gibt's keine Wörter. Nach 10 Minuten eBay bin ich 1000 Euro ärmer. Und ich bin nicht wie ihr, und ihr seid nicht wie die. Und die sind nicht wie die, die so sind wie im TV. MTV macht 2000 nach der VLK zum New. Kammer, ich bin zu Hammer, wenn ich rhyme. Es ist Zeit, dass ich jetzt mal mein Money krieg. Je m'appelle FAL, Kel, Magnifique. Schnell, schnell, alle flieht. Ich hab nur Fruity, aber Holmes meint, es hier sein Ami Beat. Und eins für die Bitches, zwei für die Snitches und drei für die Hater, ich scheiße auf euch, mach mein Business, recorde und mische es, releases und tische es auf.